Okay, also mein Name ist Sascha. Ich beschäftige mich mit dem Thema Romantik seit Anfang des Jahres erst. Und seit dem Sommersemester habe ich angefangen, Psychologie zu studieren an der Fernuniversität. Bin also sozusagen noch ein Ersti und habe von Psychologie gar nicht so großen Plan. Aber vorher habe ich schon Geschichte und Sozialwissenschaften studiert. Und von daher gibt es halt so halt historische Themen und der Bezug zur Psychologie, oder der Bezug zur Geschichte in der Psychologie nahe. Mein praktisches Ziel ist eigentlich ein griffiges Konzept für ein Psychologiemuseum zu entwickeln. Hallo. Also ich würde gerne so ein Psychologiemuseum starten, wo man so Hands-on-Geschichten hat und so diese psychophysiologischen Sachen testen kann und so Mindgame-Geschichten geben kann, also so einen Unterhaltungswert sozusagen oder so einen Lehrwert. Und natürlich wäre es da auch sehr spannend, eben gesellschaftlich-politische Themen aufzuarbeiten und da psychologische Fragen zu stellen. Das wäre natürlich auch dann ein spannender Teil von so einem möglichen Museumsprojekt. Und deshalb interessiert mich halt alles, was so Alltagspsychologie ist. Also psychologische Konzepte, mit denen Leute so rumlaufen und ihr Leben gestalten und diese dann halt eventuell so ein Museum mitbringen würden oder was sie überhaupt dazu veranlassen würden, vielleicht da reinzugehen. Und ja, die Psychologie als Wissenschaft nutzt ja diesen Begriff von der Alltagspsychologie eigentlich hauptsächlich, um sich davon abzusetzen, um sich als eben professionelles Fach davon abzuheben und zu begründen, warum man selber als Wissenschaft besser Psychologie betreibt, denn mit so einer unwissenschaftlichen Alltagspsychologie. Wenn man jetzt so marxistisch-kritisch daherkommt und sagt, okay, was meint ihr denn mit Alltagspsychologie, dann denke ich, würden Sie wahrscheinlich antworten, ja, das interessiert uns nicht mal, so genau das zu definieren. Das ist einfach so gewahrbar von ja, quasi natürlichen gesellschaftlichen Vorstellungen über psychologische Zusammenhänge. Aber wenn wir jetzt nachfragen, okay, wie könnten wir denn diesen eigentlich ahistorischen Begriff Alltagspsychologie historisieren, dann kommt man ja mit so kritischer Theorie oder marxistischer Theorie schnell auf diesen Ideologiebegriff, wo man dann schon mal das erstmal historisiert hat und dann fragen kann, okay, welche Ideologien lassen sich denn in der Alltagspsychologie so aktuell nachweisen? Und da war ich dann halt dankbar, irgendwie auf diese Schiene der Romantik gekommen zu sein, weil ich da jetzt irgendwie so eine Ideologie greifbar finde. Und wenn man einmal die Romantik am Wickel hat, dann hat man auch gleich die Aufklärung mit dabei, weil die Romantik als historische Bewegung wesentlich an der Aufklärung abarbeitet. Und dadurch hat man mit Aufklärung und Romantik zwei Grundströmungen europäischen neuzeitlichen Denkens, die halt in unserem Alltagsdenken sehr präsent sind. Und um das so ein bisschen plausibel zu machen, habe ich hier so didaktisch wertvoll ein paar Bilder zusammengesammelt. Einmal alltägliche Aufklärung, das erste da ist ein Drohnensteuerungszentrum von der Bundeswehr. Aufklärung ist beim Militär eine ganz klassische Abteilung, die gucken, was der Feind macht, die versuchen herauszufinden, wie viele Flinten hat er. Da ist Aufklärung, also herausfinden, was herausfindbar ist. Das zweite, ich meine jetzt über die Lichtverhältnisse nicht so gut sehen, aber es soll Sexualkunde symbolisieren. Da ist Aufklärung in unserem Alltag im Staat als etwa Wissensvermittlung, als Vermittlung von praktischem Wissen, was unsere Souveränität einfach erhöhen soll, was uns unseren Alltag gestalten lassen soll. Dann politische Aufklärung unten links. Das ist irgendwie runtergefallen, das ist auch Rosa Luxemburg auf dem Bild und das Zitat darunter ist auch von ihr, von der Parteitagsrede. Das einzige Gewaltmittel, das uns zum Siege führen wird, ist die sozialistische Aufklärung der Arbeiterklasse im alltäglichen Kampf. Also hier eine Aufklärung im marxistischen Sinne, dass man eben die bürgerliche Ideologie durchsteigt und eine eigene Analyse der Lebensverhältnisse anstellt und dadurch seine eigenen politischen Interessen organisieren kann. Und ja, das vierte Bild sozusagen im Kernmoment von Aufklärung, die Wissenschaft, etwas die Generierung von der ganzen Menschheit neuem Wissen, für die ganze Menschheit neues, bisher unbekanntes Wissen, auch wiederum letztendlich eine Effizienz oder eine Souveränitätssteigerung zu haben. Was man jetzt an diesen praktischen, ganz alltäglichen Felder von Aufklärung ganz gut an Gemeinsamkeiten ausmachen kann, ist halt diese Souveränitätssteigerung, diese Effizienzsteigerung, die wir uns davon erhoffen. Da schwingt schon ein bisschen so ein kritischer Beigeschmack mit, weil es ist natürlich dann immer mit Beherrschung der Naturverhältnisse, Beherrschung der gesellschaftlichen Verhältnisse verbunden. Und ja, da hat man dann also schon die Herrschaft mitentwickelt. Die Aufklärerinnen und Aufklärer selber würden vielleicht eher von Souveränitätssteigerung reden, was ja auch tatsächlich erstmal ein positives Anliegen ist, wenn man es halt nennt. Okay, ach ja, was ich noch sagen wollte, Aufklärung erklärt sich auch als Begriff selber, es wird eben etwas klar gemacht, der Begriff ist sozusagen kein Fremdwort. Das hier sind jetzt so eine zusammengesammelten Bilder zum Thema Romantik. Bei der Romantik haben wir schon beim Wort selber, das erklärt sich eigentlich nicht selber. Wir scheinen alle zu wissen, was ist eigentlich Romantik, ist irgendwie klar, weiß ich, die Bilder hier sind romantisch, aber was das Wort bedeutet, ist nicht klar. Um das aufzulösen, das bezieht sich auf die romanische Sprache. Man wollte sich damit absetzen von der in der Wissenschaft gängigen lateinischen Sprache, den Latinisten, die eben sagen, dass die Sprache des präzisesten Ausdrucks. Und die Romantiker beziehen sich halt auf eine literarische Bewegung in Frankreich, wo die romanische Sprache gesprochen wurde, wo zum Beispiel diese Troubadour-Kultur in der Volkssprache Geschichten erzählt hat, und zwar keine wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern eben Geschichten, Erzählungen, Märchen, Gedichte, Lieder. Ja, und hier habe ich das einfach mal so quer zusammengesammelt, wo in unserem Leben jetzt nicht nur Romantik als Kitsch vorkommt, sondern auch sozusagen Romantik cool ist, so zum Beispiel allein die Tattoo-Kultur, diese Geschichte, sich dann unauflösbar mit irgendeinem ästhetischen Inhalt seinen Körper zu verbinden, das ist relativ romantisch. Dann, ja, Beziehungen jeder Art natürlich haben können oder haben romantische Aspekte. Dann da unten ist so ein Zeltmeer, ja, von einem Festival, da muss man schon eine Portion Romantik auch mitbringen, um das da irgendwie cool zu finden, so ein Zeltmeer. Dann Popmusik ist eigentlich direkte Fortführung dieser romantischen Bewegung aus dem 19. Jahrhundert, die ja auch vorwiegend eine künstlerisch-kulturelle Epoche auch war. Und Romantik auch damals schon eine Epoche innerhalb der Musik war. Und wir bis heute in sehr vielen, den meisten Texten der Popmusik dann auch irgendwie romantische Inhalte sind. Am Radio hören immer lustig finde, wenn es im Song total tiefgründig irgendwas mitgeteilt wird, reflektiert wird, irgendwelche Beziehungsgeschichten ja oft. Und dann wird aber nie darüber geredet, zwischen den Songs, dann mit der Wetterbericht und Werbung und so. Aber es ist immer so, das steht dann da, dann werden also Abgründe auch gemacht von dem Empfinden eines Menschen oder mehreren. Und es wird aber nie besprochen, obwohl es eigentlich die Mehrzahl, die größeren Teil der Zeit ausmacht. Ja, oben links sind so eine coolen Sportarten, die sind verschiedene urbanen Sportarten, die jetzt auch mal so ein bisschen so ein Dissidenz-Ding spielen, wo man so gegen Regeln bricht, irgendwo langfährt, ein Fahrrad oder Skateboard, wo es eigentlich nicht vorgesehen ist, darauf rumzuskaten. Dann romantisch, wie ich finde, auch unser Poster von der Ferienuni, ja, schon alleine der Slogan, den Gegenstrom schwimmen. Also kann man nicht unterschlagen, dass es so romantischen Weichschmack hat, wenn man dann noch dieses Schifflein da dazu nimmt. Ja, da oben ist einfach so Street Art, Graffiti, Hausbesetzerinnen mal eine Reihe. Und in der Mitte natürlich das, was man erst wahrscheinlich noch am ehesten so mit diesem Kitsch verbindet, so romantische Selbstinszenierung, kein Sonnenuntergang von Menschen. oder über die Präsenz. So, dann sind wir auf der Ferienuni und ich habe überlegt, okay, ich bin zwar Erstsemester in Psychologie, aber wie kann ich da anschließen an diese Psychologie? Da habe ich bei Stefan Meritz diese starke Grafik gefunden, die halt die vier theoretischen Bezugsebenen der klinischen Psychologie so das aufeinander aufbauen darstellt, und da würde ich sagen, sind wir eigentlich in dem unteren Abteil unterwegs. Und ja, wenn ich Zeit habe, würde ich dann die Romantik als so ein Bewerber, als so eine Wolke da mit reinmalen in diese untere Schicht, weil sie halt ein Teil der psychologischen Grundlagen in unserem Leben ist, wenn wir kritische Psychologie versuchen zu betreiben oder zu betreiben. Oder wenn man dieses Modell für die Romantikerinnen und Romantiker aufziehen wollte, dann ja, stünde da unten philosophische Grundlagen. Da muss man auch den Idealismus als die zentrale philosophische Richtung mitnehmen. Okay. Aber du meinst jetzt nicht, dass die Romantik eine philosophische Grundlage der klassischen Psychologie ist? Nee, aber es ist sozusagen, würde ich jetzt mal so ketzerisch, würdest du gerne mal überprüfen wollen, wo sich sowas eventuell anschließen lässt oder nachweisen lässt, wo wir aus unseren alltagsromantischen Denkmustern, was teilweise haben, also einige von uns, wie die dann vielleicht doch auch irgendwo in diese Theorie mit Eingang gefunden haben. Vielleicht klärt sich das auch noch ein bisschen im Laufe des Vortrags. So. Wo da so Schienen sein könnten. Okay. Aber genau, weder kritische Psychologie noch die Mainstream-Psychologie noch die Alltagspsychologie, jetzt zum Beispiel psychologische Journale, die man im Laden bekommt, beziehen sich ja nicht auf die Romantik affirmativ, sagen ja, Romantik ist eine Grundlage, sondern auf die Aufklärung. Warum ist das so? Was ist denn diese Romantik? Warum grenzen sich dann alle davon ab, wenn die andererseits erstmal nicht per se negativ ist, zu sein scheint? Warum ist es dann immer so ein günstiges Gegenbild zu der Wissenschaftlichkeit und zur Aufklärung? Um das jetzt klären zu können, muss man 250 Jahre Romantikgeschichte aufrollen, in den Blick zumindest nehmen. Wenn man das macht, findet man schnell, dass es halt ein sehr diffuser Begriff ist, der teilweise gegensätzlich definiert wird, für die unterschiedlichsten Phänomene herangezogen wird und für den es auch eine unendliche Fülle von Literatur gibt, sowohl Forschungsliteratur als dann auch die Belletristik der romantischen Epoche. Und Belletristik bis heute rein, die halt romantische Romane und so weiter sind. Und dieses Feld versuche ich halt gerade selber zu überblicken. Und die Schneisen, die ich da schon bisher reingeschlagen habe, die würde ich gerne vorschlagen, so als paar Schlaglichter rein. Und deshalb würde ich gerne erst in die Entstehungszeit und die Entstehungsbedingungen von Romantik eingehen, dann zu den Forderungen der Frühromantik kommen, kurz anreißen, was die für eine Beziehung zur damaligen Psychologie hatten. Dann kurz nur so oberflächlich durchs 19. Jahrhundert rollen, wie dann die weitere sozusagen Vermainstreamung von Psychologie stattgefunden hat, um dann am Ende auf die kritisch-emanzipatorische Rezeption von Romantik einzugehen und da als Beispiel zu nennen, wie die Frankfurter Schule sich an der Romantik abgearbeitet hat, sozusagen. Okay. Also zur Entstehung, den Entstehungsbedingungen des romantischen Denkens, die begannen am Ende des 18. Jahrhunderts. Wer sind also diese Menschen und wie kommen sie auf ihre Romantik? Kurz gesagt, sie gehörten der Oberschicht an, sie gehörten jetzt also nicht zu der großen bäuerlichen Mehrheit der Bevölkerung, sondern waren in der Regel adelig oder wenigstens bürgerlich, konnten jetzt nicht nur lesen und schreiben, sondern hatten eine hohe Bildung. Wenn sie männlich waren, konnten sie sogar ein Hochschulstudium machen, beziehungsweise hatten es in der Regel. Sie hatten dann viele von ihnen waren Verwaltungsbeamte, Universitätsprofessoren und so. Und dieser Schicht der Bürokratie an den Höfen oder an den aufkommenden größeren Manufakturen und so weiter. Ja, jetzt ist die Frage, in was für einer Welt wurden diese Menschen groß, dass sie als Generation auf diese Romantik kommen, auf dieses romantische Denken. Und da ist natürlich die Französische Revolution zu nennen, die Intellektuellen in ganz Europa dann zu der Zeit beschäftigt hat, als großes welthistorisches Ereignis, denn die war 1789. Begann mit diesem Sturm auf die Bastille und der Erklärung der Menschenrechte, und das war in der damaligen Wahrnehmung halt ein welthistorisches Ereignis deshalb, weil zum ersten Mal Leute willentlich, vorsätzlich die gesellschaftlichen Strukturen verändert haben in einem ganzen Land oder in einer ganzen Region. Da war erstmal Staunen und Begeisterung, dass das tatsächlich stattfinden kann, sowas. Und dann kam es aber im Laufe der Jahre der Französischen Revolution auch zu immer mehr Gewalt, bis hin zu dieser zum sogenannten großen Terror von 1794, wo dann innerhalb von knapp einem Jahr mehrere 10.000 Menschen hingerichtet wurden, weil sie von diesen Revolutionstribunalen als Revolutionsgegner bezichtigt wurden. Und dann kam es zu diesen berühmten Gewaltexzessen der Französischen Revolution, wo dann auch wieder ganz Europa schockiert war von dieser Gewaltwelle, wie diese emanzipatorische begonnene Revolution dermaßen krass umschlagen kann in so eine Art Monster, der so Seiten der Menschlichkeit hervorbringt, die man so nicht erwartet hätte und da so schockiert hat und nicht weiß, was ist nun diese Aufklärung, die damit zusammenhängende Aufkommen der Moderne. Was kann man davon halten, wie gefährlich ist das? Für uns sollen wir jetzt weiter uns dieser Ideologie anschließen. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht so explizit gesagt, aber es war halt die Frage, was tun, wenn dieses Aufklären nicht klar zugeht auf eine Entfaltung von Humanität, auf Verbreitung von mehr gleichen Rechten für alle. Das war dadurch dann wieder in Frage gestellt. Okay. Nach ein paar Jahren gelang es dann Napoleon, wieder stabile Machtverhältnisse in Frankreich zu etablieren und sich selbst an die Spitze zu setzen. Und dann begann ein riesiger Expansionskrieg von den napoleonischen Armeen, die dann bis nach Moskau reichten. Also da auch wieder eine Gewalterfahrung, die auch wieder von dem französischen Regime mit der Revolution und dem Verbreiten der progressiven französischen Verfassung in die Welt, die Verbreitung dieser revolutionären Errungenschaften mit legitimiert wurde. Da war dann sozusagen weiterhin eine militärische Gewalterfahrung. Sie waren zwar nur teilweise selber jetzt in Kriegserlebnisse verwickelt, aber es wurde natürlich diskutiert. Ja, dieses Bild hier von Francisco de Goya zeigt, wie napoleonische Truppen in Spanien Guerillakämpfer hinrichten. Und da kommt jetzt dieses romantische Empfinden gut zum Ausdruck. Man kann sehr schlecht sehen, aber hier sind keine Maschinen. Bild ist auch relativ bekannt, ihr kennt es vielleicht. Man sieht auf dem Bild, dass im Prinzip alle gucken weg, sowohl die Soldaten, als auch die anderen, die um den zu erschießenden da drumherum stehen. Alle gucken weg, nur der zu Ermordende guckt in die Gewehrläufe rein. Und es gibt so diesen Schock der Generation, das ist ganz gut zum Ausdruck über diese Gewaltwelle, die über Europa während dieser Jahrzehnte rollt. Gut, das ist so der eine Strang, diese Gewalterfahrung über die politischen Machtverhältnisse, und dann gibt es noch diese mit der Moderne verbundene Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsweise, der Industrialisierung, der damit verbundenen Entstehung eines Proletariats. Das war jetzt noch zu Ende des 18. Jahrhunderts, kann man noch nicht von einem Proletariat reden, Aber es gab ja zunehmend verarmte Menschen und Kinder, die in den aufkommenden Fabriken, die Dampfmaschine gab es da schon, die wurde schon eingesetzt, es gab schon erste Fabriken. Da wurde also eine Armut und eine Verarmung sichtbar, die besonders in der englischen Romantik reflektiert wurde und man davon schockiert war, wie dann Kinder dort in langen Schichten gefährliche Arbeiten verrichten. Das kommt also alles zusammen mit diesem Anbruch der Moderne, die also insgesamt diese Generation verunsichert und zeigt, dass es irgendwie nicht per se gut ist, dieser Fortschritt, der da so hoch gepriesen wird, dass er verbunden ist halt mit Gewalt, Verrohung und auch Elend und Ungerechtigkeit. Das muss man so im Hinterkopf haben, wenn man verstehen will, wie kommen sie jetzt dazu, sich von der Welt so teilweise abzuwenden und sich nicht unmittelbar politisch zu organisieren und auch zu versuchen, die Ideale der Aufklärung, die vorangegangene Generation hat, versucht haben, umzusetzen, mitzutragen. Okay. Was fragen Sie bisher? Das ist irgendwie übersichtlich. Ja, dann, um das Bild zu vervollständigen, würde ich kurz noch zwei Tendenzen hervorheben über die Wissenschaft in der Zeit und wie die Romantik dieser Wissenschaft gegenüberstand. Denn also es gab zwei wichtige Sachen, die zu erwähnen sind. Einerseits, dass es das Zeitalter der großen Entdeckungen ist, der naturwissenschaftlichen Experimente, wo man irgendwie doch begeistert war von den Fortschritten, die man da machen kann. Zum Beispiel waren eben Novalis und Schelling, zwei Frühromantiker, die irgendwie die zentralen Texte für diese romantische Bewegung verfasst haben mit. Also sehr beeindruckt von den Galvani-Experimenten, wo er Elektrizität in Organismen nachgewiesen hat, in so einem Froschschenkel-Experiment, wo dann dieser Froschbein gezuckt hat, wenn er Elektrizität angelegt hat. Und da war halt der Diskussionspunkt der, dass also Organisches und Anorganisches so eng miteinander verquickt ist, dass in Lebewesen gleichzeitig anorganische Prozesse vonstatten gehen. Und das war jetzt irgendwie eine krasse neue Erkenntnis, die in dem Menschenbild widersprochen hat, was dann galt. Und das ist was, woran sich eben zum Beispiel die Romantiker auch abgearbeitet haben. Das haben die Romantiker verfolgt, diese wissenschaftlichen Diskussionen und Entdeckungen. Die Aufklärung war damals sozusagen schon etabliert innerhalb sozusagen Mainstream-Ideologie in den Wissenschaften. Da waren die Romantiker total interessiert dran, haben das verfolgt und haben sich das angeeignet. Was sie gegen die Wissenschaft hatten, war dieses diese Absicht, alles in Gesetzmäßigkeiten zu packen, alles in kleinsten Bestandteile zu zerlegen, um es letztendlich beherrschen zu können, auf einen Begriff zu bringen und dadurch den Blick fürs Ganze zu verlieren und den Blick für das Subjektive, für das Erleben, für die Fülle des Lebens, für unser Erleben. Dafür hat diese Wissenschaft keine Begriffe und keine Sensibilität, das zieht sie auch nicht. Und das war die große Kritik, warum die Romantikerinnen und Romantiker selber die Wissenschaft nicht betrieben haben. Also es war einfach nicht ihre Domäne, da haben sie gegen gekämpft. Waren sich die Romantiker die Wissenschaft irgendwie anders vorgestellt? Ich glaube, die wollten ja einfach interdisziplinäre sowas. Ja, genau. Etwas ganz wie irgendwie, was die ganze Wissenschaft so größer vereinen wollten. So was mit so einem Typen, wie das alles irgendwie zusammengedacht ist, aber nicht gelernt wird. Bei der Romantiker nannten diese Wissenschaften Erbsenzählerei. Schien ihnen müßig. Man kommt da nicht auf die unser Leben wirklich ausmachenden Zusammenhänge. Da ist die Wissenschaft viel zu hilflos und zu naiv, um unser Leben überhaupt erfassen zu können. Das ist so der Punkt. Und ja, also von daher habe ich jetzt so umrissen, waren die Romantiker besonders sensibel dafür, dass es neben der Vernunft noch andere starke menschliche Kräfte gibt, die sowohl helle Seiten als auch dunkle Seiten hat. Und deshalb thematisieren sie halt viel und gerne das Lustwandeln, das Reisen, das Erleben, im Positiven wie auch im Negativen, also den Schrecken, den Tod, menschliche Grausamkeit, Einsamkeit und so weiter. Und hier begründet sich auch das Interesse für die Introspektion, dass man also dieser Zugang zum Bewusstsein, und das finden wir halt in der Psychologie von heute, ist nach wie vor anerkannt, dass es nur durch Introspektion über die Ich-Perspektive überhaupt zugänglich ist. Und natürlich auch da, das hat eben heute noch die Diskussion, es ist natürlich nicht objektiv zugänglich, sondern nur subjektiv. Das haben die Romantiker eingefordert. Und genau zu diesem Weltverständnis haben sie halt keine Sachbücher geschrieben, sondern Gedichte und Erzählungen geschrieben, gemalt und musiziert, weil in der Kunst eben dieser Ausdruck der Einzigartigkeit der Welt abbildbar war. Und dadurch sind die Artefakte, also das, was wir heute von dieser Bewegung noch haben, zum großen Teil Kunstwerke, die auch interpretiert werden wollen oder die wir interpretieren müssen. Und das wiederum trägt zu dieser Diffusität, zu dieser Anfälligkeit der Romantik bei, ganz unterschiedlich interpretiert zu werden, ganz unterschiedlich aufgegriffen zu werden. Und dadurch ergibt sich auch in der Rezeptionsgeschichte der Romantik irgendwie so eine Art Abbild des jeweils unsrigen Zeitgeistes. Die Rezeption der Romantik war, vorwegzugreifen, auch in der Linken von totaler Ablehnung bis hin zu einigen Anknüpfungspunkten, die da gefunden wurden, findet sich alles sozusagen. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass die Romantiker sagen, wir wollen nicht wissenschaftlich erfasst werden, wir wollen halt die Einzigartigkeit der Lebensmomente festhalten. Und dadurch wurde sozusagen auch mein Vortrag fast zwangsweise romantisch, weil auch ich jetzt nur ein Bild von dieser Bewegung sozusagen zeichnen kann, was sich einer sauberen Theoretisierung selber entziehen will. Genau. Ja, dann kurz zur Romantik und ihr Interesse für die Psychologie der damaligen Zeit. Sowohl Friedrich Schlegel als auch Novalis setzten sich über eine Grundlegung der Psychologie auseinander. Die damalige Mainstream-Psychologie fanden sie also unsäglich. Damals dominierten Rationalismus und Empirismus, die genau diese aufklärerische Ideale repräsentierten. Und so, dazu jetzt dieses Zitat hier bringen. Und sie setzen sich damit auseinander, wie kann man sozusagen eine Grundlegung der Psychologie machen, die vielleicht fähig oder fähiger ist, mit der Begeisterung für die Naturwissenschaften, die sie da hatten, eine stichhaltigere, eine aussagekräftigere Psychologie zu machen. Also sonderbar, dass das Innere des Menschen bisher nur so dürftig betrachtet und so geistlos behandelt worden ist. Die sogenannte Psychologie gehört auch zu den Larven, die Stellen im Heiligtum eingenommen haben, wo echte Götterbilder stehen sollten. Das kann man eher verstehen als nicht, dass sie es gegen eine Theologie eintauschen wollen, die vorherrschende Psychologie, sondern eher ein bisschen eine Sicherheit in ihre Philosophie ist. Teil ist schon mal gemeint. Ja, und dann kommt diese Passage, wo man die mehr Naturwissenschaftlichkeit einfordert. Wie wenig hat man noch die Physik für das Gemüt und das Gemüt für die Außenwelt genutzt? Verstand, Fantasie, Vernunft, das sind die dürftigen Fachwerke des Universums in uns. Von ihren wunderbaren Vermischungen, Gestaltungen, Übergängen kein Wort. Also das ist alles die Kritik an der, ich will mal amtlichen, an der vorherrschenden Psychologie. Kein vieles ein, noch neue, ungenannte Kräfte aufzusuchen, ihren geselligen Verhältnissen nachzuspüren. Wer weiß, welche wunderbare Vereinigungen, welche wunderbare Generationen noch im Inneren bevorstehen. Da wird man in der zentralen Passage zieht, die bis heute für die Psychologie auch konstitutive Gleichzeitigkeit von Außenperspektive und Innenperspektive die man irgendwie versuchen muss, miteinander in Vermittlung zu bringen. Und dann in den letzten Teil kommt halt diese typisch romantische Herangehensweise zum Tragen, dass man halt alles verallgemeinern will, versucht irgendwie diese verschiedensten Kräfte, die Bewusstseinsinhalte und die physische Welt irgendwie miteinander in Bezug zu bringen. Ich höre halt nochmal diese Inspiration von diesen Froschenkel-Experimenten, dass man sagt, dass sie halt die Welt erleben als total amalgamiert in den kleinsten Bestandteilen. Das hat sie fasziniert und da waren sie in der Psychologie auf der Spur, ohne an der Wissenschaft da unmittelbar teilnehmen zu wollen. Ja, in diesem Wissenschaftsverständnis klingt schon so ein bisschen die Kernforderungen der Romantik an. Die haben diese Frühromantiker, die sich in Jena versammelt hatten, im sogenannten Jenaer Kreis, die auch eine erste WG gegründet haben, in dem sie in ganz informellen Verhältnissen da für diese Zeit sicherlich revolutionären WG zusammengewohnt haben. Und dort haben sie halt auch viel diskutiert und haben ihre Forderungen in einer Zeitschrift namens Athenäum rausgebracht und dort veröffentlicht, dass ihre Weltformel ist die sogenannte progressive universale Poesie. Das ist das, was sie schaffen wollen. Und progressive Universalpoesie. Damit ist gemeint, also mit progressiv ist gemeint, erstens, dass es nicht wie in der Aufklärung behauptet, wir ein komplettes Gebäude von der Wirklichkeit vollenden können. Also wir können die Welt nicht vollendet beschreiben, es bleibt immer progressiv, wir können nur Momentaufnahmen machen, es wird aber nie vollendet sein. Dann universal, denn der mittlere Wortteil sozusagen von progressiver Universalpoesie meint, dass es gattungsübergreifend ist, dass sie die Gattung vermischen wollen, dass sie sowohl die literarischen Gattungen einbringen wollen, als auch die Philosophie, die Wissenschaft ist da rausgelassen, dass sie dort eben in ihren Formen sich nicht an strenge Regelvorgaben halten, sondern total frei erstens diese verschiedenen Gattungen vermischen, dass sie eben Erzählungen machen, wo irgendwie Briefteile drin sind, wo dramatische Teile, also Dialogformen drin sind, Gedichtteile und so. Das war es für sie die neue Form, im Gegensatz zu dieser strengen klassischen Form in der Aufklärung. Genau. Und ja, Poesie halt, da kommt damit zum Ausdruck, dass man eben selbst die Wirklichkeit auch baut und sie nicht nur die vorgefundene Wirklichkeit nach und nach erkennt und beschreiben kann, sondern dass man sie halt auch subjektiv baut. Und da kommen wir jetzt zu dem für mich bisher absoluten Kern dessen, was Romantik ausmacht, nämlich dass der Autor oder die Autorin für ihr Werk verantwortlich ist. Das wird ist ein von Isaiah Berlin ausgearbeiteten Tendenz innerhalb dieser romantischen Zeitspanne, dass da in Europa erstmals davon abgekommen wird, dass es dass menschliche Äußerungen immer nur Teil schon bestehender Theorien oder Offenbarungen sind, dass, also wenn man jetzt konkret auf die Aufklärung bezieht, sagt, die Aufklärung arbeitet halt mit Theorien, mit Argumenten und diese Theorien und Argumente müssen schlüssig sein, ohne den Autor oder die Autorin. Das ist der Punkt, wo die Romantik sagt, nein, die Äußerungen der Menschen sind unbedingt verbunden mit ihnen persönlich, sind immer subjektiv. Und deshalb stellen sie keine Theorien her, sondern Werke, Kunstwerke, die ganz klar auf die Person zurückgehen, subjektiv sind, individualistisch sind Und sie haben halt kein Interesse an so einem Mitarbeiten, an so einer Alltheorie, an so einer kompletten Systematik der Welt, wo sie halt Teil sind und wo es nicht auf sie als Autorinnen und Autoren ankommt. Das ist sozusagen welthistorisch oder zumindest für Europa historisch neu. Vorher, egal ob es jetzt aufgeklärte Theorien waren oder im Mittelalter, der Nachvollzug. Der Nachvollzug von der religiösen Offenbarungen, die aber halt schon Gott gegeben waren, da spielte der einzelne Autor auch keine Rolle, also nicht so zentral. Und das ist aber dann der neue Zeitgeist dieser Zeit, dass man sagt, der Autor, das Subjektive, ist zentral. Und das ist für mich genau der Punkt, was jetzt das romantische Denken für jede und jeden nutzbar macht, als grundsätzliches Prinzip, dass wir uns also von politisch ganz rechts bis ganz links oder oben, unten, kann dieses Denkprinzip halt jeder nutzen, weil es einfach subjektiv aufgeladen wird und sagt, für mich ist das so, ich erkenne die Welt so, ich kann es auch begründen meinetwegen, aber mir ist es egal, ob ihr das auch so seht, ich setze mich dafür so ein, das ist meine Welt nicht so, also erlebe ich die Welt. Das ist also dieses Primat des Subjektiven, was hier sozusagen mit der Moderne über die Romantik in unser Heute einfließt und heute auch ziemlich gängig ist. Und das ist dann auch der Grundstein für Gruppenideologien, und die werden dann in der nachfolgenden Zeit halt vor allem für völkische Ideologien aufgegriffen, die eben dann nicht Individuen, sondern bestimmten Gruppen, Völkern, Rassen, bestimmte Intentionen, Subjektivitäten, bestimmte Ziele zusprechen und Geltungsansprüche stellen gegen andere Gruppen und Identitäten. Da ist dann der Ansatzpunkt, wo die Romantik Grundstein ist für diese konservative, reaktionäre Aufgreifen von den Aufgreifen. Also ich verstehe, noch nicht ganz, also ich sehe das, was passiert, das Romantische, wie es darauf beziehen, ich persönlich sehe das eben so häufig abgegriffen wird, aber ich verstehe nicht die Begründung, also warum das so leicht verwendet werden kann für alle möglichen politischen Vorhaben. Nein, es ist wie mit diesem Begriff der Meinung, wenn ich sage, das ist halt meine Meinung, dann ist es halt so. Kannst du nicht sagen, ja, das ist doch falsch, sondern du kannst nur anfangen zu argumentieren. Du kannst mich bitten, sozusagen diese Meinung nachvollziehbar zu machen und auf Argumente oder Theorien zu beziehen, dass man jetzt die Inhalte diskutieren kann. Aber solange ich sage, nee, das ist meine Meinung, das entspricht meiner bisherigen Lebens- und Welterfahrung. Für mich macht dieses und jenes Verhalten, jene politische Forderung Sinn, weil ich aus meiner Realität heraus die Zusammenhänge so erlebe. Über diese Argumentationskette, die ist halt beliebig anwendbar. War das so eine kleine Frage? Ja, ich hatte den einen nicht weit in den Gedanken. Ja. Dann kommt nach dieser intellektuellen Bewegung Anfang oder Ende des 18. Jahrhunderts verbreitert und verselbstständigt sich dann diese romantische Bewegung, romantisches Denken, und das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Theodor Körner, der in diesen antinapoleonischen Befreiungskämpfen mit in dem Lützower Freikorps gekämpft hat. Auf dem Bild ist eine der Personen dieser Theodor Körner. Und der hat halt für diese Freikorps viele Lieder und Gedichte geschrieben. die einfach eingängige Melodien waren, die von den Truppen dann gesungen wurden und die, da dieser Mensch dann in diesem Krieg auch gestorben ist und dann zum Helden wurde, wobei er sich lange Zeit durch die Lehrbücher, durch die deutschen Gedichtbände gezogen, als deutscher Held, der für das deutsche Vaterland da motivierende Songs komponiert hat. Ja, und hier merkt man dann diese Popularisierung von Romantik, diese Verflachung von Romantik und auch diese Wandel zu einem allgemeinen Prinzip. Und es wird natürlich auch klar, dass es eben super anschlussfähig ist für diese Zeit der nach den Befreiungskriegen einsetzenden Restauration, wo es dann diesen Wiener Kongress gibt, in dem nochmal versucht wird, die alte Welt der Monarchien zu restabilisieren gegen diese Demokratisierungstendenzen, Demokratisierungsbewegungen und Revolutionen, die dann noch in Frankreich und auch in Deutschland stattgefunden haben, um sich dagegen zu wehren, war halt die Romantik und diese Romantik im Sinne von diesem Kitsch und diesem Ausweichen von den modernen negativen Effekten der modernen willkommene Ideologie, die einfach bequem ist und vielleicht von der Politik abhält. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie dieser Schritt kommt von diesem extremen Introspektion, Subjektivität, so ganz konstruktivistisch etwas, wie man von da zu diesen nationalistischen Gruppenidentitäten kommt. Das ist ja erstmal schon ein großer Schritt noch. Ja, das wird man nicht so genau befasst. Ich glaube, diese nationalistischen Gruppenidentitäten kommen natürlich auch jetzt nicht nur von der Romantik aus direkt, sondern es ist die Romantik nur ein Einfluss. Und diese Rassentheorien, die ja letztendlich daraus resultieren, die speisen sich dann auch zusätzlich eben aus den sozialen Auseinandersetzungen der Zeit. Und dem Nationalismus einfach, den aufkommenden Nationalismus dieser Zeit, wo zum Beispiel Deutschland noch eben diese Vielstaaterei hat, diese Kleinstaaterei, wo Frankreich so ein krasser zentralistischer Staat ist und wo dann der Kampf um die Kolonien losgeht und dadurch verschiedene Entwicklungsdynamiken gibt, wo halt das Nationale eine wesentliche Rolle spielt. Zum Beispiel bei der Industrialisierung, auch bei dem Schutz der Märkte, der Inlandsmärkte, um so eine Industrialisierung erstmal zu fördern und zu ermöglichen. Das sind jetzt ein bisschen verschiedene Aspekte, die für die Nationalisierungsprozesse eine Rolle spielen. Und ich glaube, es gibt ja auch so eine ganz große Debatte darüber, ob diese politische Romantik, die danach so entstanden, also so Heidegger, so ein bisschen den Weg geweitet haben für nationalsozialistische Sachen, also ob die das entfremdet haben oder ob das teilweise auch in der Tradition der Romantik steht, weil es gab schon ein paar Elemente, also die Romantik hat ja auch einen ganz starken Mittelalter und so Sachen und haben halt wirklich ganz viele Daten gesammelt und also so typische mündliche Überlieferungen, so das Germanische und das haben die dann später halt aufgegriffen. Ich wollte aber was anderes, eigentlich wollte ich ja so einen kosmopolitischen Weltgeist, glaube ich, schaffen. Das ist halt irgendwie überhaupt nicht im Sinne, so wie es was danach kam. Aber trotzdem hat eben einen ganz starken Naturkult, Gemeinschaften und auch so das Authentizität wichtig. Also diese Erfahrungen eben in der Gruppe, die haben immer so Idealen, waren Gemeinschaften. Und das haben wir halt später auch so nationalisch so ganz stark aufgegriffen. Und dieses natürliche Gefühl. Das mit den Gemeinschaften interessant, das habe ich aber das kann man halt so und so sehen. Da gibt es, glaube ich, auch eine ganz große Debatte, ob das halt irgendwie vielleicht eine Kontinuität ist oder ob die das dann eigentlich falsch später interpretiert haben. Aber ich würde schon sagen, es ist natürlich klar, dass man nicht mit Argumenten und so jetzt argumentieren muss, sondern dass es wirklich um die unmittelbare Erfahrung geht. Dass es dann später in etwas Nationalistisches kommt, das ist dann wahrscheinlich eher noch so ein Einfluss von den politischen Gegebenheiten. Das ist so, weil die Quanten merken, ich kann halt auch sehr gut Religionen, die sind ein bisschen mystisch und so dieses Erleben in der Natur und auch Exzess mit den Menschen und auch das, also dieses Weite, dieses Unkontrollierte in der Gemeinschaft aufgehen, das haben ja die Jahre, aber da meinen die, glaube ich, erst kleine Gemeinschaften, so das Freundschaft, romantische Liebe und das alles. Und das wurde dann irgendwann auf eine größere Aggregatebene hingewiesen und dann wird das Ganze dann voll irgendwann versucht zu vereinen oder so. Ja, dann auch so. Kurzer Exkurs zu diesem Exotismus und Orientalismus, der ich habe das Bild einfach mit eingenommen, weil ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant für Leute, die sich für halt Kolonialismuskritik und Postkolonialismus interessieren, diese aus dieser Romantik heraus im weiteren Verlauf in den 1830er Jahren und in den folgenden Jahrzehnten ist halt diese Mystik, dieses Interesse an Traumwelten, an Märchen. Da ist auch dieser Orientalismus zu Hause, dass man sich diese fremde Welt irgendwie halt exotisch vorstellt, als spannend, wo die Moderne halt noch nicht hingekommen ist und so noch purige Zustände halt herrschen. Sie dieses berühmte Bild, wo halt ein Despot, ein Herrscher umzingelt ist, umringt ist von seinem Feind und sich jetzt ergeben muss, aber statt sich zu ergeben, lässt er alle seine Sklaven, Reichtümer, Pferde, Konkubinen alle ermorden, trinkt selber ein Becher Gift, um sich nicht zu ergeben, beziehungsweise um seinem Feind nicht seine Reichtümer zukommen zu lassen. Das ist also ein super spürziges, das ist keine historisch reale Situation, sondern so eine mystische Situation, also mythologische Situation. Das war auch ein so ein Schwenk, der man mit der Romantik in Verbindung bringen kann, weil man sich halt für die, nicht für den Realismus interessiert hat, sondern so für diesen eher als Eskapismus zu beschreibende Ideologie. Ja. Okay, machen wir einen Jump zur Rezeptionsgeschichte. Hier habe ich ein Zitat von Viktor Klemperer, der zum Beispiel einer derjenigen war, die gesagt haben, Romantik ist ganz klar eine der Wurzeln von faschistischen Bewegungen. Er sah also die engste Verbundenheit zwischen Narzissmus und deutscher Romantik. Denn alles, was den Narzissmus ausmacht, ist ja in der Romantik keimhaft enthalten. Die Entthronung der Vernunft, die Animalisierung des Menschen, die Verherrlichung des Machtgedankens, des Raubtiers, der blonden Bestie. Nur so, um mal auch aus der Richtung was zu zitieren. Und dann würde ich jetzt einfach auf die Frankfurter Schule eingehen, damit wir dann vielleicht mehr Zeit haben zu diskutieren. Gibt es gerade noch Fragen? Die Verherrlichung des Machtgedankens fabriert jetzt mit der Unabhängigkeit? Ja, ehrlich gesagt, versteht ihr aber nicht so richtig in diesem Zitat. Ich vermute, dass es halt ist eben da er sich nicht auf die Frühromantik bezieht, sondern auf die spätere Romantik, wo ja eben zum Beispiel die alten Herrschaftssysteme, die Monarchie, die mittelalterlichen Herrschaftssysteme idealisiert wurden und sagen, damals war eben auch die heilere Welt, die nicht mit diesen verschiedenen unwendigbaren Kräften der Moderne sich auseinandersetzen musste. Und insofern sich für eine klare Herrschaft, eine klare Ordnung sich eingesetzt hat, diese spätere Romantik. Okay, die Frankfurter Schule hat sich ebenfalls intensiv mit der Romantik auseinandergesetzt und einige Grundgedanken der Frühromantik letztendlich reformuliert. In der Dialektik der Aufklärung setzen sie sich ja mit den Möglichkeitsbedingungen von Auschwitz auseinander und machen dabei nicht die Romantik als treibende Urdynamik des Faschismus aus, sondern bekanntlich halt die Dialektik der Aufklärung. Horkheimer und Adorno haben das so anders aufgeschlüsselt und es nicht der Romantik zugeschrieben. Die sagen, dass die Aufklärung einem Schicksal der Selbstzerstörung entgegengeht, wenn sie nicht auf diese ihre eigene destruktive Seite sich besinnt. Und diese destruktive Seite besteht halt aus der eindimensionalen Verfolgung von Naturbeherrschung, Selbsterhaltung und Systemstabilisierung. Das ist jetzt über die Aufklärung oder über die Romantik? Das ist über die Aufklärung. Okay. Das ist diese sogenannte Dialektik der Aufklärung, dass sie es also in so einem Gegenteil umschlagen kann. Dann schlägt uns die Aufklärung um in den Mythos dessen, was der Fall ist, wie es in dem Buch heißt. Das heißt, ihre eigentlichen Forderungen werden dann zum Mythos, währenddessen dieser tatsächliche Fortschritt, der da betrieben wird, eigentlich schon Zerstörung ist. Jetzt war für Horkheimer und Adorno halt die Frage, wie lässt sich diese Irrationalität des Rationalismus erkennen und wie lässt sich also die Vernunft zur Vernunft bringen? Und ihre Antwort dabei ist die Geschichtlichkeit. Die Aufklärung, sagen sie, muss sich selber als was Werdendes einerseits und was geschichtlich Bedingtes andererseits erkennen. Sich nicht in diesem systematischen Ablauf des Fortschritts, in diesem reinen Rationalismus beschränkt halten, sondern eben auch seine Kontingenz erkennen. Und wie ist es zu verstehen? Der Kern von diesem Totalitarismus innerhalb des, oder diesem möglichen Totalitarismus innerhalb von der Aufklärung ist halt das identifizierende Prinzip, dass man beim Denken immer Dinge identifiziert. Und wenn man diesen Identifikationszwang nicht reflektiert, dann bleibt dieses Identifizieren besinnungslos, weil dann zwingt es alles Einzelne, was man da identifiziert, alles Spezielle, Besondere, alle Konkretionen halt, zwingt man in Begriffe und vernichtet das Mannigfaltige, das Nicht-Identische, heißt es bei Adorno, und liquidiert, opfert, unterjocht diese Vielfalt und das Zufällige. Die Herausforderung lautet dann also, diese Vertrümmerung des Oberbegriffs zu betreiben. Dass man jetzt halt nicht alles in einen Begriff subsumiert und dadurch gleich macht und alles, was da nicht reinpasst, irgendwie entweder ignoriert oder bekämpft. Und der Weg, in diese Falle nicht zu gehen, ist, so Adorno, die Aufgabe von Philosophie und Kunst. Also mit Philosophie und Kunst ist das möglich, diese Reflexivität in die Aufklärung reinzubekommen. Und das war halt auch die Grundintention der Romantik. Und Kunst ermöglicht dann halt im Staunen über dieses Nicht-Identische, diese Gewalttat des Rationalismus zurückzunehmen. Das ist jetzt diese Formulierung aus der Dialektik der Aufklärung. Dadurch werden halt diese rationalistischen Bestimmungen überschritten und eine reflektierte Aufklärung wird erreicht. Das ist halt auch der eine Ansatzpunkt dieser zumindest der Frühromantiker gewesen. Und so kann über die Kunst und die Philosophie am Mannigfaltigen wieder gut gemacht werden, was dem Rationalismus zum Opfer fiel. Also würdest du auch sagen, dass die Frühromantiker eine bessere Aufklärung wollen und nicht, weil vorhin klang das eher ein bisschen darauf läuft es hinaus, dass sie halt im Prinzip eine Aufklärung der Aufklärung gefordert haben, dass sie eingefordert haben, dass die Aufklärung nicht so subsumierend, totalisierend auftritt. Ich glaube, da waren unterschiedliche Strömungen drin. Also ich glaube, so diese Schlegelbrüder, die haben sich ja wirklich aus den Zeitschriften ausgegeben, dass so Artikeln übergenommen, wie man was informieren könnte. Jetzt sind schon normal, war halt eher so, dass man in Richtung katholischen Mystikkünsten abgedrückt ist. Und manche haben sich ja wirklich auf die Allerphysik oder so gestört, weil sie manchmal halt nachgekommen. Ja, also ich glaube, diese frühphilosophischen verschiedenste Unterströmungen da gibt. Okay, also die Frankfurter Schule sagt konkret zur Romantik, dass sie zwar sensibler waren, diese Schwächen der Aufklärung zu erkennen als die damals am Hebel sitzenden Aufklärenden. Aber die Romantik hat halt den Fehler begangen, sich mit ihrem Weltschmerz halt rückwärts zu wenden. Und das geht halt nicht. Also so, das ist halt kein Konzept für den Umgang mit der eigenen Gegenwart. Und deshalb ist halt diese Romantik als Emanzipationsbewegung notwendig gescheitert und zum Gegenteil umgekehrt. Die Aufklärung könne man aber nur mit Aufklärung selber aufklären oder die Grenzen erweitern. Und bei Adorno, also Adorno prägt dann den Begriff der ästhetischen Rationalität als der Symbiose der Forderung von Aufklärung und Romantik und sagt eben, man muss Blick und Sensibilität für Kunst und Philosophie beibehalten, um die Einzigartigkeiten mit einzufangen. Natürlich können wir aber auch nicht auf vernünftige Einrichtung der Welt. Ja, soweit. Jetzt würde mich interessieren, was euch daran interessiert oder wie es angeht und natürlich, inwiefern es Sinn macht, an dieser Romantik weiter herumzuforschen, welche Fragen man da stellen könnte, um halt so alltagspsychologische Logiken vielleicht aufzugreifen oder wo da die Grenzen sind. Also ich würde stellen nochmal diese Frage, die Bilder, die du am Anfang gezeigt hast und die irgendwie verschiedene Aspekte von romantischem Denken, Alltagsbegriff, Romantik irgendwie widerspiegeln. Was haben die genau zu tun mit der Romantik als historischer Bewegung? Ich habe diesen Sprung nicht herstellen können. Okay. Also für mich ist erstens tatsächlich ziemlich disparat. Das eine ist halt eine elitäre intellektuelle Bewegung, die sich halt von diesem strengen, routinierten, von dieser strengen, routinierten Aufklärung der freimachen wollten. Und das, was dann sich popularisiert hat und kulturell verselbstständigt hat, sodass das als Inhalt keine Trägerbewegung mehr braucht, keine historische Bewegung mehr braucht, ist halt diese Subjektivität, der Individualismus und halt dieses Autorschaftsprinzip. Das ist zumindest, soweit ich das bisher verstanden habe, sind das so die zentralen Linien, die zwar von dieser historischen Bewegung erstmal so formuliert oder praktiziert wurden, das ist dann aber, da sie einfach halt in die Welt der Moderne gut gepasst haben als handlungsleitende Logiken, sich verselbstständigt haben. Es brauchte dann keine Bewegung mehr, um das einzufordern, sondern es waren einfach passende Denkmuster. Diese Subjektivität. Subjektivität ist natürlich viel breiter, aber diese sozusagen auch irgendwo flach verstandene Subjektivität, wo man sagt, okay, ich kann vielleicht die mich umgebende Welt nicht analysieren, es gibt viele Prozesse, die ich nicht verstehe, aber egal, ich verstehe das, was ich verstehe, ich bin für mich selbst verantwortlich, ich lebe mein Leben in dem Sinn, so eine Art flache Subjektivität, die mir eine Rechtfertigung gibt, dass es okay ist, dass ich die gesellschaftlichen Prozesse um mich herum, wie halt zum Beispiel Kapitalismus, nicht unmittelbar sehen kann, nicht unmittelbar verstehen kann, sondern dass abstrakte Logiken, abstrakte Machtverhältnisse sind. Da hilft halt dieses romantische Prinzip, zu sagen, okay, ich gehe trotzdem aber ohne die Prozesse zu verstehen, durch den Alltag, gebe meinem Leben einen Sinn, kämpfe für irgendwas mit meinem Leben. Das ist halt sozusagen der Moment, der von zwar so einer Mini-Bewegung von relativ kleinen Gruppen ausgegangen ist, aber sich dann so verständigt hat. Also ich will da ein bisschen was romantisch haben, die auch aus der Romantik-Gruppe, so im Sinne von, da sind überall irgendwas drin, wo ein Kommunismus dargestellt wird, also so, das sind jetzt nicht Leute beim Arbeiten abgerichtet oder beim Forschen, sondern es ist immer so ein bisschen entweder Bilder des Müßiggangs oder wirklich so der subjektiven Erlebnisse, die man so erschienen kann, oder auch irgendwas, was vielleicht nicht so super angepasst ist, so mit den Häusern da oder mit dem Hausbesitz, das geht, oder Tattoos sind ja auch gelten allgemein so als, also mittlerweile schon, aber früher war es ja normal keine Umzeichnung von Subjektivität in Regionen und irgendwie gegen dieses herrschende, angepasste irgendwie immer funktionieren und das hat halt auch so ein bisschen, ja, klar, also so ein Nachhalt irgendwie und super auch noch ein bisschen Bilder und so. Das ist, wenn das jetzt Aufklärungsbilder wären, würde man wahrscheinlich irgendwelche Leute bei an irgendwelchen Mikroskopen oder so abbilden oder irgendwas, die das voranbringen, das versuchen. Ich weiß nicht, das ist, aber klar, das ist, und es ist ja also so subjektiv oder so innerlich der Kultur da auch irgendwie, das ist so was Individuelles auch hat oder. Wie ist das mit diesem Zeltmeer, das Romantische daran, und ich das verstanden habe, fühlt sich überwältigt von der Masse an Menschen und hat da so erhebte Gefühle. Aber wie fern ist das dann romantisch, die Innerlichkeit einfach des Gefühls? Ja, als ich es vorhin ausgesucht habe, habe ich mehr daran gedacht, dass dieses was erleben, das weiß ich, wir sind ja auf der Fernuni, versuchen uns eben vernünftig, rational Theorien zu ergründen, mit denen wir die Welt besser analysieren können. Aber danach gehen wir auf den Hof und haben da so ein Zelt, das ist alles irrational angeordnet, dann im Hof sitzen und hören Musik und das hat halt auch was. Was außertheoretisches oder was Zufälliges. So ist es halt auch, wenn du zu einem Festival fährst, dann kannst du zwar ein totaler linker Checker-Mensch sein, aber trotzdem da irgendwie so, ja, ich will ganz viel, das will ich alles nicht, ich will tanzen, Musik. Und mich interessiert jetzt nicht, diese Veranstaltung rational zu analysieren, sondern ich will einfach irgendwie Erfahrungen oder Erlebnisse haben. Ich finde auch dieses, dass man freiwillig alle Vorteile der Zivilisation, die fließendes Wasser und die Klos hinterlässt und sich mit Tausenden von Menschen vor einem Dixie einreißen zu können, das erfordert auch ein bisschen Romantik, dass man das schön findet. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, jetzt in Bezug der kritischen Psychologie, diesen Gegensatz von Aufklärung und Romantik, wie man den sehen könnte. Und auf den ersten Blick habe ich auch mir so überlegt, vielleicht könnte man denken, wenn man kritische Psychologie wirklich unterschiedlich in marxistische und Objektwissenschaft sieht, könnte man irgendwie denken, ah ja, das Objektwissenschaftliche, das ist daran, wir lösen das Romantische und Vernünftige, wo wir halt gucken, wie erleben diese Objekte jetzt ihre Welt. Und Marxismus ist ja eigentlich sehr aufklärerisch, relativ rational. Versucht, die Bedingungen zu analysieren. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass man eigentlich, also es gibt ja so manche von diesen a priori, dass Menschen sich nicht vernünftigerweise selbst schaden können, zum Beispiel. Das ist ja was, wo man Menschen einfach die ganze Vernunft gibt und das so setzt. Also es wird ja auch nicht hinterfragt, diese Setzung. Das ist, also ich würde sagen, die kritische Psychologie sich das sehr, sehr vernünftig. Oder sehr, sehr aufklärerisch sind, oder auch zum Beispiel, dass du mir einer darüber gesprochen hast, diese Tendenz in der Romantik zu sagen, das ist aber mein Standpunkt und ich empfinde das und aus meiner Erfahrung ist das richtig und das kann auch niemand hinterfragen. Und dem würden dann ja diese, ich kann jetzt gerade nur so ein Schlagsätze sein, diese Subjektstandpunkte sind zwar nicht hintergehbar, aber im Hinterfragen, weil ich auch von das so arbeiten, wie man das alles hinterfragen, was jemand anderes sagt, aber deshalb stelle ich nicht die Tatsache, dass die Person das gerade so erlebt und sage, aber ich möchte das trotzdem in den Gründen kommen. Also mir fällt es ganz schwer, halt romantische Aspekte an der kritischen Psychologie zu finden, weil immer bei den Sachen, wo ich dachte, das Objektwissenschaftliche daran könnte irgendwie romantische Tendenzen haben, denke ich mir jetzt, nee, eigentlich ist das alles wenig. Ja. Romantisch, auch wenn man den Menschen bei ihrem subjektiven Erleben eben viel Vernunft und ihrem Handeln die Vernunft ja zuspricht. So. Ja, ich würde auch sagen, dass man dann halt wenn man der kritischen Psychologie in der Romantik zuspricht, dann diese Romantik im Sinne der Aufklärung, dass man sagt, okay, wir müssen sehen, dass diese Menschen zum Beispiel romantisch zur Tat schreiten und das wollen wir mit aufnehmen, wenn wir diese Menschen analysieren. Und das, ja, in dem Sinne so eine aufgeklärte Aufklärung da in der kritischen Psychologie mit unterwegs ist. Einerseits und andererseits ist halt die kritische Psychologie dann überhaupt auch fähig, das mit zu registrieren und das nicht auszublenden über diese Subjektstandpunktnachvollziehung.